Ja, leider auch von dieser Aufnahme nur ein Ausschnitt, 6 Minuten von dem Duo von Ute Wassermann Stimme und Birgit Ulhard Trompete, Radio und Speaker. Folgend eine Aufnahme von einem Konzert, das am 3.5., also am ersten Tag von Blurred Edges 2013 stattgefunden hat. High Definition ist der Titel des Konzertgewesens, organisiert vom stark bewölkt Quartett. Und stattgefunden hat es im Westwerk am Freitag, den 3. Mai, ab, ich glaube, 21.30 Uhr, genau, 21.30 Uhr High Definition. Bei dem Konzert spielte das Ensemble Handwerk aus Köln verschiedene Stücke. Wir hören im Anschluss an den ersten Track, den ich gleich spielen werde, einen Auszug aus Chamber für 3 Stimmen von Mark Baden. Dann war zu hören Hannes Seidel und Oksana, nein, das war nicht zu hören, Smog für 4 Spieler von Sergei Maingard. Nun hören wir aber gleich eine Aufnahme von Dimitra Lazaridou Hatzikoga, eine Musikerin, die wir eingeladen hatten, aus London zu spielen. Und sie spielt Zither, beziehungsweise konkret Zither mit mehreren E-Bows und Präparation an der Zither, die sie dann über ein Mikrofon verstärkt in den Raum weiter schickt, die Klänge, die da entstehen. Ja, hören wir mal rein. Thank you. Ja, das waren nur 6 Minuten von ca. 24 Minuten Solo-Performance von Dimitra Lazaridou-Hatzikoga, gespielt mit der Zither, E-Bow und verschiedenen anderen Präparationen. Im Folgenden jetzt eine Aufnahme von dem Ensemble Handwerk. Sie spielen oder beziehungsweise interpretieren ein Stück von Mark Barden, Chamber für drei Stimmen, für drei unausgebildete Stimmen. Also es geht jetzt nicht um Bel Canto, sondern es geht um den Einsatz von ganz ja, alltäglichen oder auch nicht so alltäglichen Klangmöglichkeiten, die in jeder Stimme angelegt sind. Und dazu hat Mark Barden eine Komposition geschrieben, die eben Rhythmik und verschiedene Elemente, Klang, Artikulation der Stimmen der drei Musiker des Handwerkensembles bestimmt in ihrer Abfolge und ihrer Intensität. Ich habe da einen Ausschnitt draus genommen. Das Stück dauert im Original ca. 12 Minuten, nun ca. 6 Minuten. Mark Barden, Chamber für drei Stimmen. Thank you. Ja, nicht zu überhören war die Akustik des Westwerks, in dem das Konzert stattgefunden hat. High Definition One oder 1, eine Aufnahme von dem eingespielt oder aufgeführt, ein Stück von Mark Baden, Chamber für drei Stimmen, aufgeführt von dem Ensemble Handwerk. Die Musiker, die das gerade aufgeführt haben, sind eigentlich, ich glaube, der eine spielt Flöte, Cello spielt der zweite und der dritte Klavier bzw. Flügel. Die letzte Aufnahme heute von nicht vom H7-Club, hätte auch sein können, aber an demselben Tag, High Definition, stark bewölkt, am 3. Mai hat auch ein Duo gespielt mit zwei Gästen aus ebenfalls London. Einmal Sebastian Lexer, Piano Plus, wobei das Plus sich auf digitale Erweiterung der Klavierklänge und Veränderungen bezieht, und Seymour Wright, Altsaxophon. Ein zum Teil sehr sparsam inszeniert, aber zum Teil auch sehr dichtes Duo-Konzert. Ich kann es auch nicht ganz ausspielen. Es geht, glaube ich, auch so circa 24, 25 Minuten. Ich werde circa 10 Minuten davon spielen und ab 23.30 Uhr dann das Feature über Antje Vohwinkel. Jetzt aber das Duo Sebastian Lexer und Seymour Wright. Ja, nach der Duo-Aufnahme mit Sebastian Lexer, Piano Blues und Seymour Wright, Saxophon, Altsaxophon von einem der ersten Blurred Edges Konzerte, nämlich vom 3.5. im Westwerk. High Definition war der Titel des Konzerts. Komme ich jetzt zu den letzten drei Konzerten von Blurred Edges, die morgen stattfinden, die davor stattfinden, denn vier Konzerte hatte ich vorher circa eine Dreiviertelstunde angekündigt. Jetzt also die letzten drei Konzerte. Einmal 20 Uhr im Fabrik im Gängeviertel, in der Fabrik im Gängeviertel, Valentinskamp 39, 20 Uhr morgen, Samstag, 18. Mai. Gutzeits Chamäleon und A4. Beide Gruppen haben ein sozusagen ähnliche Konstruktion ihrer Musik, und zwar nutzen sie Kompositionen von Oliver Gutzeit, er selbst ist Altsaxophonist in dem Zusammenhang, nutzen sie die Komposition als Sprungbretter in freiere Improvisationsgefilde. Beheimatet in unterschiedlichen Stilisten wie Jazz, Rock und Avantgarde, kreieren sie intellektuell wie emotional herausfordernde Klangcollagen. Das also morgen und ab 20 Uhr und ab 21.16 Uhr ein anderer Ort, nämlich die Soul Kitchen Halle in der Industriestraße 101 in Wilhelmsburg, spielt das Ensemble Tisch 5. Die Band ist sicher einigen bekannt als, wie sie sich selbst nennen, Hamburger Free Jazz Urgestein, Tisch 5 mit Rolf Pifnitzka, Saxophon, Hans-Martin Gutmann, Piano, Stefan Kerstin, Kontrabass, Rolf Ernst, Schlagzeug und Günther Kutzke als DJ Deacon Groove. Dazu sind auch noch Visuals angesagt, die wer die macht, das wird sich dann rausstellen, wenn man das Konzert oder wenn Frau das Konzert morgen besucht. Auftreten wird um 22 Uhr wieder zurück in Hamburg beim letzten Konzert des Blurred Edges Festivals einmal Krug, ein Ensemble aus Rotterdam. Sie musizieren, mimen und manchmal sprechen oder singen sie sogar. Basis ist die Improvisation, aber mitunter steht eine Leitidee am Anfang und manchmal gibt es sogar eine Partitur. So aus der Ankündigung von Krug aus Rotterdam. Und der zweite Act an dem Abend in der Hörbar Brigittenstraße 5 wird sein Annette Krebs. Annette Krebs hat schon einige Male in Hamburg gespielt. Sie kommt aus Berlin, improvisiert Kammermusik mit Gitarre, Alltagsgegenständen, Zuspielfragmenten und zwei Lautsprechern. Als Inspiration dient ihr dabei sowohl das Essay Lob des Schattens von Tanizaki Junichiro Ishiro wie auch abstrakte expressionistische Kunst. Das sind also die zwei Acts morgen in der Hörbar Brigittenstraße 5 ab 22 Uhr. Und wer noch mehr über das Blurred Edges Festival und überhaupt die Arbeit des Verbands für aktuelle Musik Hamburg erfahren möchte, kann das auf der Webseite www.vamh oder www.blurrededges.de. Nun zu dem angekündigten Feature über Antje Vohwinkel. Antje Vohwinkel ist eine in Berlin lebende Musikerin, die Sprachimprovisationen und Sprechmelodien, wie sie in Dialekten vorkommen, in ihren Kompositionen bearbeitet. Der konkrete Anlass für das Feature ist ein Konzert am 12.06., also ist noch einige Zeit, wo sie in der stark bewölkt Konzertreihe spielen wird. Und zwar beginnen wird sie mit einem Solo Organ und Objects. Davon gibt es gleich eine andere Aufnahme, die sie vor einigen Jahren aufgenommen hat. Und im Anschluss an ihre Solo-Performance wird sie mit Musikern des stark bewölkt Quartetts improvisieren. Hören wir erstmal eine Aufnahme von Antje Vohwinkel, und zwar Amorire Dir, eine Stimme für eine Komposition für Stimme und Harmonium. Amorire de rire, amorire de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir, mourir, mourir, mourir, mourir. À mourir de rire, à mourir de rire, mourir de rire, oh! Mourir de rire, à mourir de rire, oh! Mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, j'ai gagné 10 000 à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, j'ai gagné 10 000 à zéro hier, hier j'ai gagné de rire, hier j'ai gagné 5 000 à zéro, hier j'ai gagné McDo, hier j'ai gagné 5 000, hier j'ai gagné un point du temps, hier j'ai gagné magasin, hier j'ai gagné à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire. Je suis Glutina, Glutine, clandestine. Je m'appelle Glutina de Clean. Vous savez comment je m'appelle? À mourir de rire, à mourir de rire, clandestine. Vous savez comment je m'appelle? Alors, à mourir de rire, à mourir de rire, clandestinement. Le petit. Alors, maintenant c'est une histoire. À mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire. L'histoire la plus. À mourir de petit garçon, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, et vous savez, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, c'était à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, il a trouvé une mode qui était à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire, rigolo. Cette grotte était pas normale, comme les autres. Elle était à mourir de rire, tellement à mourir de rire. Cette grotte était pas normale, pas comme les autres. Elle était à mourir de rire, tellement à mourir de rire. Quand il rentrait dedans, elle était. Il y avait que sa tête qui rentrait dedans. En zigzag. Et après, il fallait quand il rentrait dedans, lui aussi, bon. Il n'y avait que sa tête qui rentrait dedans. Et quand il entra dedans, et après, il fallait qu'il soit en zigzag. Il voyait et crie qui rentre. Et quand il entra dedans, écrit à mourir de rire. Écrit la grotte à mourir de rire. Vive. Alors, écrit alors, à mourir de rire. Il voit la grotte à mourir de rire. Alors. Alors à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de la il vit un lapin à mourir de rire, la vie à mourir de rire, à mourir de rire, à mourir de rire. Tout était dedans. Il a vu un seul cognard aussi. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. C'est fini l'histoire. Comme ça, j'étais bleu et blanc. Plus que je dis. Comment je m'appelle? Je m'appelle Daniel. À mourir de rire. À mourir de rire. À mourir de rire. Tu comprends comment c'est drôle quand c'est à mourir de rire? Parce qu'on rigole et on fait ha ha ha ha ha ha ha mourir de rire. Bon, allez. Tu comprends comment c'est drôle quand c'est à mourir de rire? Parce qu'on rigole et on fait ha ha ha ha ha mourir de rire. Bon, allez, adieu, adios les amis. Regarde, elle va rigoler elle aussi. On attend. D'accord. Encore un peu. C'est chaud. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je vais faire le cri le plus fort du monde. Voilà. On entend ? Amoria Deria, eine Komposition für Stimme und Harmonium von Antje Vohwinkel aus dem Jahr 2003. Nun das vorher beschriebene Stück Organ and Objects, allerdings in einer anderen Instrumentierung. Die Klangperformance wird eigentlich eingespielt mit elektronischer Orgel, verstärkten Objekten, vibrierenden Lautsprechern, Schusterbürste, Hackbrettschlägel und Luftballon. Jetzt aber eine Klarinettenversion. Das Stück ist, glaube ich, neueren Datums. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Und ist auch relativ kurz. Thank you. Ja, das war Organ and Objects, eine Version mit Klarinetten, Klangperformance für Orgel und verstärkte Objekte. Im Folgenden nochmal eine Komposition ohne Stimmen, und zwar eine Komposition für Kreisel. Sie hat den Titel Fälle und Vorfälle und wurde, glaube ich, 2007 oder so aufgeführt zum ersten Mal. Ich kann gleich mal nachgucken, kleinen Moment. Kann ich jetzt nicht gleich rausfinden, aber auf jeden Fall interessanter Ansatz, Komposition für Kreisel und Komposition von Antje Vohwinkel. Fälle und Vorfälle. Thank you. Ein Ausschnitt aus Fälle und Vorfälle. Wir sind kurz vor dem Ende der heutigen Klingling-Sendung angelangt. Und als letztes größeres Stück, das ich hier vorstellen möchte, eine Komposition von Antje Vohwinkel, Terra Prosodia, beziehungsweise Komposition eine Sendung. Also das ist eine Serie von Klangkompositionen mit europäischen Dialekten, die für den WDR produziert wurde und 2011 am 11.11. zum ersten Mal gesendet wurde. Insgesamt hat sie eine Länge von 34 Minuten, 40 Sekunden und beschäftigt sich mit vom Aussterben bedrohten europäischen Dialekten und Sprachen. Antje Vohwinkel schreibt über ihre Art der Herangehensweise an diese Sprachkomposition Folgendes. Im Sommer 2011 bin ich in verschiedene Regionen gereist und habe Sprecher der verschiedenen Sprachen an ihrem Wohnort aufgenommen. Sie haben jeweils eine kurze Geschichte erzählt, die auf einem persönlichen Erlebnis beruht. In der kompositorischen Arbeit spielen die Inhalte dieser Geschichten jedoch keine Rolle mehr. Vielmehr habe ich mich auf die Melodien in diesen Dialekten konzentriert und den Sprachaufnahmen jeweils eine zweite instrumentale Melodiestimme hinzugefügt, durch welche auch die Melodie der Sprachstimme hervorgehoben wird. Es ist beabsichtigt und wichtig, dass die Mehrheit der Hörer, also diejenigen, die nicht gerade im selben Ort wie die Sprecher wohnen, den Inhalt der Sprachaufnahmen nicht versteht. Nur so können sich die Ohren für den melodischen Reichtum der verschiedenen Sprachen öffnen. Hintergrund dazu: Wir haben zurzeit noch ca. 6000 Sprachen auf der Erde, die meisten sind jedoch vom Aussterben bedroht. Mein Anliegen ist nicht, diese Sprachen zu retten, sondern auf den melodischen Reichtum dieser Sprachen und die menschliche Ausdruckskraft überhaupt aufmerksam zu machen. Die Tatsache, dass die meisten von uns diese Sprachen nicht verstehen, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Melodien in der Sprache. Gerade Sprecher, die ihr Leben in abgelegenen Tälern oder Inseln verbracht haben, verfügen über eine viel stärker ausgeprägte Modulation im Sprechen. Diese Sprechweise und die damit verbundenen regionalen Eigenarten verlieren sich schnell, wenn man in der Großstadt lebt. In den Metropolen wird flacher und melodisch ärmer gesprochen. Nachdem Dialekte lange Zeit mit Folklore, provinziellen Theateraufführungen und teilweise unliebsamen politischen Botschaften verbunden waren, möchte ich mit meinem Projekt die Dialekte aus dieser Ecke herausholen und in einen abstrakten musikalischen Zusammenhang stellen. Die Tatsache, dass inzwischen zum Beispiel auch Air Berlin wieder auf Ansagen, also die Fluggesellschaft wieder auf Ansagen in Dialekten setzt, zeigt, dass die lange Zeit ablehnende Haltung gegenüber Dialekten im Moment im Wandel begriffen ist. Nun also, ja, circa 6-7 Minuten aus Terra Prosodia, einer Serie von Klangkompositionen von Antje Vohwinkel. Mobain. E will quintarra wo in istorgia, Mobain. In istorgia. C'è mi sba per mur a passantà. In istorgia cucel viva un de jons. Scopo a bit paster aint in stial pro un paur. Alieva a patura las vaccias aint in stial. Mobain. Cucel viva un de jons. Ed un bel dì sa svaccias la coa sulla ragna e da vento. Il mes bab hast du der Süi dire Cerciarsas Vatjes i Kunitra del Guad alins Kontra un Grandjang. Dim Bel di las Vatjes, sas Vatjes, sas Vatjes, las Vatjes. Ilura quel ciang no conoscevel, il rilito va in crap a sopar i ver in dio che quel ciang va. Il ciang è in avant, or da se zulz, ilura e le lì in avant a cerciare le svaccias, in scontra un cerciader. Il ciang è in avant, or da se zulz, in scontra un cerciader. Quel cerciader a domanda Matthias, hast du wisse l'ors? Er hat dit, na, mein Grand Chang, da zieh quel, e no conosce. Il cerciader non ha dit nulla e desina avant. I mis bab, i dirce già la svaccias, torna pel paur. Stuir un uri mezza più lontan per le svaccias. Quella del mucià dal saur dall'ors. Illura zaira le svaccias. Al paur di come sba le svaccias. Matthias, da man lo sto dire per ciurar. No. Da man ja in a verer schotti tira nang aluars. Aluars mort, an alura trat, trat laua, la klimtje, al flüm, nang, da cilla wart. Ilo dir mis bab tot stut, quel wort is nur da laua, i dir a süd. Perché il wars ha un pail fitch, gras, e quando tenga l'au, l'ora del mio ora sud. Mai. Il bel di in storia, da man, al wars mort, e qua vi faccio star stut, mi sba, più stut, scoins contrari. O se è stata la storia di mio papà, che era stata l'ultima morte che viveva in Sietà. Mobain. Quia. Mobain. In nostra contrada, in Svizzera, dal 1904.